möchte anfangen mit einem kurzen Rekurs auf einen Text, der aus einer Zeit stammt, als tatsächlich in gewisser Weise sowas wie eine Verschränkung von Ästhetik und Politik, eine politische Literatur, die gleichzeitig wirklich ästhetische Qualität hat, sozusagen möglich war. Also in einer gesellschaftlichen Entwicklung offensichtlich, wo das noch nicht völlig auseinandergefallen ist. Und das ist Georg Büchners Dantons Tod, das sich gleichzeitig eben lesen lässt, nicht nur als Revolutionsdrama, sondern auch in gewisser Weise als Abgesang auf die Möglichkeit von Revolution. In diesem Text gibt es in der Schlussszene, also gegen Ende, diesen bekannten Monolog der Figur Lucille, der Freundin von dem Desmoulins, die öfter, auf den sich auch Celan etwa in seiner Büchnerpreisrede bezieht, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, der gesprochen wird schon nach dem Scheitern der Revolution, eigentlich nach dem Umkippen der Revolution in Terror, und wo Lucille sagt, es ist doch was wie Ernst darin. Ich will einmal nachdenken, ich fange an, sowas zu begreifen. Sterben. Es darf ja alles leben, alles, die kleine Mücke da, der Vogel. Warum denn er nicht? Der Strom des Lebens müsste stocken, wenn nur der eine Tropfen verschüttet würde. Die Erde müsste eine Wunde bekommen von dem Streich. Es regt sich alles, die Uhren gehen, die Glocken schlagen, die Leute laufen, das Wasser rinnt und so alles weiter bis dahin. Nein, es darf nicht geschehen, nein, ich will nicht, ich will mich auf den Boden setzen und schreien, dass erschrocken alles stehen bleibt, alles stockt, sich nichts mehr regt. Sie setzt sich nieder, verhüllt sich die Augen und stößt einen Schrei aus. Nach einer Pause erhebt sie sich. Da hilft nichts, das ist alles noch wie sonst, die Häuser, die Gasse, der Wind geht, die Wolken ziehen, wir müssen's wohl leiden. Dantons Tod ist ein Revolutionsstück als Epitaph auf die Revolution. Es kennt keine Protagonisten im Verstande der bürgerlichen Dramatik mehr, die im Austragen der Widersprüche, die ihre Handlung motivieren, den Spannungsbogen schließen und die Szenenfolge zu ihrem so notwendigen wie sinnvollen Schluss führen würden. Der Dialog der Figuren folgt keinem Modus der Selbstaussprache, sondern ist selbst bereits Literatur von Büchner, kollagiert aus Chroniken und Archiven. Also das Stück besteht fast nur aus Zitaten aus historischen Dokumenten. Wo dennoch ein Ausdrucksmoment die Sprache durchdringt, schlägt sie um ins Lyrische. Das Drama aber ist nicht mehr die Gattungsform, die dem handelnden Individuum angemessen wäre, sondern Manifestation der Totenstarre der Gesellschaft, Kulissengeschiebe für ein im Voraus entschiedenes Spiel. Aus der Borniertheit der Figuren gegeneinander folgt bei Büchner keine versöhnende Aufhebung der Widersprüche, sondern die Totalisierung der Ohnmacht. Danton, der verantwortungslose Genussmensch, den die Propagandisten des Tugendterrors dem Ressentiment des Pöbels als Beispiel für die Revolutionsschmarotzer vorführen wollen, die, wie es heißt, sonst in Dachstuben lebten und jetzt in Karossen fahren, verwirklicht zwar für sich selbst, was als allgemeines Inbegriff menschlichen Glücks wäre, verrät dafür aber das Glück der anderen, funktionalisiert Frau und Geliebte, wie nur ein linker Bandenchef es vermag, und verfehlt in diesem Verrat auch sich selbst als Individuum. Robespierre, als erbarmungsloser Asket, Charaktermaske im Dienst der zum Selbstzweck geronnenen Sache gegen das persönliche Glück, liquidiert mit diesem auch alles, was jener Sache Legitimation verleihen könnte. Das Volk, das sein eigenes Unglück ebenso hasst wie jedes Anzeichen von Glück beim Nebenmenschen, himmelt nach Belieben Robespierre als Kämpfer gegen das Schmarotzertum oder Danton als Kämpfer gegen die Entsagung an und brüllt mal es lebe Danton, mal es lebe Robespierre, bloße Hetz- und Akklamationsmasse der jeweiligen Tendenz. Die Fantasie Lucilles in dieser Szene, der Frau Camille Desmoulins, die angesichts des Verrats an der Revolution und der drohenden Hinrichtung ihres Mannes und seiner Gefährten dem Wahnsinn verfällt, ist absurd wie jede Wahrheit. Siebenmal erscheint in diesem Monolog das Wort alles, immer groß geschrieben. Alles, auch die kleine Mücke und der Vogel, darf leben, deshalb müsste alles stocken, wenn nur der eine Tropfen verschüttet würde. Jeder einzelne Tod, jedes verhinderte Glück müsste als unabweisbare Widerlegung des Ganzen, das Ganze erstarren lassen in Furcht und Schrecken vor sich selbst. Der Strom des Lebens, der eben nicht das Subjekt wie objektlose Fließen der Lebensphilosophen und ihrer deleusianischen Adepten ist, sondern das individuierte Leben, in dem alles das Einzelne nicht aufhebt, sondern zu sich kommen lässt, müsste sich selbst negieren im Angesichts der eigenen Verfehlung. Doch dieser Strom des Lebens ist nichts Gegebenes, sondern ein erst zu schaffendes. Das alles aber, das gegeben ist, regt sich, wie die Leute laufen, das Wasser rinnt, der Wind geht und die Wolken ziehen, nach dem Takt des Uhrenschlags und der leeren Progression. Das ist die zur Totalität gewordene zweite Natur, wie sie den Leuten gefällt, in der sie Tritt fassen, sich treiben lassen und von der sie sich doch, um Menschen zu werden, befreien müssten. Zu sich zu kommen hieße nicht mitzulaufen, sondern zu verharren und im Augenblick der Regungslosigkeit die allgemeine Regsamkeit als Totenstarre zu entziffern. Noch das endlose Rinnen des Wassers ist nicht dessen Bestimmung, sondern sein Fluch, wie der des Menschen die sinnlos verrinnende Zeit. Deshalb ist in dieser Szene das Niedersinken Lucils Ausdruck des Lebendigen, das Aufstehen aber gleichbedeutend mit der Resignation in das, was sowieso geschieht und was man, wie es heißt, wohl leiden muss, um nicht vollends zugrunde zu gehen. Also dieses Wir müssen es wohl leiden hat ja zwei Bedeutungen, ironischerweise nicht, und in dem Satz wird eigentlich deutlich, dass das die eine Bedeutung, wir müssen es wohl leiden im Sinne von wir müssen es wohl ertragen und die Qual ertragen, sozusagen konvergiert mit der anderen, es muss uns gefallen. Das ist typisch für die deutsche Sprache, ne? Also zu sagen, ich kann jemanden leiden, heißt im Grunde genommen nichts anderes, als ich kann ihn ertragen. Der Doppelsinn von Lucils, wir müssen es wohl leiden, das die Identität von Affirmation und Qual benennt, ist den sei es libertär-hedonistischen, sei es asketisch-leninistischen Danton- und Robespierre-Simulanten heutiger Tage nicht einmal spurenweise gegenwärtig. Weil sie niemals niedergesunken sind, um sich die Augen zu verhüllen vom gleißenden Schmerz der Realität und nie die Sehnsucht überwinden mussten, einfach nicht aufzustehen, um all das nicht mehr leiden zu müssen, delirieren sie vom kommenden Aufstand wie vom Messias, dessen Versprechen sie sich mit jenem endgültig vom Hals schaffen wollen. Der Messias nämlich, so bringt Franz Kafka in seinen Tagebüchern den feinen, aber entscheidenden Unterschied zwischen messianischem und apokalyptischem Denken auf den Punkt, Zitat, wird erst kommen, wenn er nicht mehr nötig sein wird. Er wird erst nach seiner Ankunft kommen. Er wird nicht am letzten Tag kommen, sondern am allerletzten. Der Messias wäre also kein Prophet des apokalyptischen Umschlags von Untergang in Erlösung, sondern der erste Gast einer befreiten Menschheit, die selbst dafür gesorgt hat, dass er nicht mehr nötig ist, indem sie sich der todessüchtigen Hoffnung auf den letzten Tag im Namen des Allerletzten entschlug, der zugleich der erste Tag dieser Menschheit wäre. Hätte sie den Messias nötig, er würde sich nicht zeigen, so wie man sich nur Menschen schenken kann, die einen nicht aus Not, sondern aus Freiheit begehren. Das apokalyptische Denken sehnt die Konvergenz von Fortschritt und Niedergang im Moment der Krise herbei, vor dem sie die Menschen raunend warnt, und kann sich Erlösung nur als totale Einlösung dessen vorstellen, was sowieso geschieht. Als Entfesselung, wie das Scholem, Gershom Scholem beschreibt, als Entfesselung aller die Krise des Endes beschleunigenden und herbeiführenden Gewalten, in der sich Geschichte vollendet, indem sie zusammenbricht. Die Krise ist hier also nicht einfach eine Zäsur, sondern Gipfelpunkt der Entwicklung zur Katastrophe, die nicht zu vermeiden, sondern aus dem geschichtlichen Prozess hervorzutreiben sei, weil sie ohnehin schon immer in ihm stecke. Der Messianismus dagegen, den Kafka vor der Vereinnahmung durch apokalyptische Traditionen retten will, setzt an die Stelle des totalen Vollzugs der schlechten Gegenwart den Bruch, die Unterbrechung, die nur negativ zu fassende Erlösung von der empirischen Wirklichkeit radikal trennt und sie, also die Erlösung, den Gedanken der Erlösung, gerade dadurch, dass sie ihn sozusagen mit dem Bilderverbot behaftet, fürs Diesseits rettet. Zitat von Kafka aus diesen Tagebuchaphorismen. An Fortschritt glauben heißt nicht glauben, dass ein Fortschritt schon geschehen ist. Das wäre kein Glauben. Dahinter steckt also der Gedanke, der für die kritische Theorie auch ganz entscheidend ist, nicht dass und im Grunde auch für Marx schon, aber dann in der Dialektik der Aufklärung noch einen ganz viel schärferen Zug bekommt, dass Geschichte im emphatischen Sinn eigentlich überhaupt noch nicht angefangen hat. Nach Maßgabe dieses Gesichtspunkts, den Kafka mit den frühen Vertretern der kritischen Theorie teilt, der Einsicht nämlich, dass in Wahrheit noch nichts geschehen ist, kann Revolution niemals darin bestehen, sogenannte Tendenzen der realen geschichtlichen Bewegung auf die Spitze zu treiben oder zu ihrem Ende zu führen, sondern allein in der Unterbrechung des blinden Prozesses, der als die Geschichte der Menschen nur erscheint, weil er eben nicht ihre Geschichte ist, sondern über sie hinweg verläuft. Konsequent hat Walter Benjamin in erstaunlicher Übereinstimmung mit jenem »Es darf nicht geschehen« von Büchners Lucile die Katastrophe als den Normalfall, als nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene bestimmt. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Als einen Prozess also, den es gerade anzuhalten gilt, statt sich von der Katastrophe, die mit ihm identisch ist, dessen Ende zu erhoffen. Und konsequent diagnostiziert Kafka in seinen Aufzeichnungen, Zitat, nur unser Zeitbegriff, lasse uns das jüngste Gericht so nennen, eigentlich ist es ein Standrecht. Nichts also, das am Ende der Zeiten erst käme und auf das hin die Menschen ihr Leben ausrichten müssten, sondern ein sich ständig im Hier und Jetzt vollziehender, erbarmungsloser Prozess im doppelten Sinn. Der Prozess bezieht sich also genau auf diesen Gedanken, würde ich sagen, der Titel. Ne? So kann Kafka lange vor dessen realem Siegeszug in sarkastischer Parodie die Wahrheit des Positivismus aussprechen, Zitat, das Negative zu tun ist uns noch auferlegt, das Positive ist uns schon gegeben. Vom Fluch des Gegebenen führt kein Weg in die Versöhnung, so wie das Negative keine heroische Tat, keinen Kult der Destruktion bezeichnet, sondern deren Abschaffung im Namen des unheroischen, beinahe schon verscheuchten Lebens. Und genau, dass dieser Gedanke in der Schrift vom kommenden Aufstand gar keine Rolle spielt und dass an dessen Stelle, also anstelle dieser Gedankenfigur der Negativität, die ich hier versucht habe zu skizzieren, eben eine Feier von verschiedenen Partikularen als irgendwie vitalistisch fetischisierten Bewegungen stattfindet, hängt eben, glaube ich, auch mit diesem existenzialistischen Zug dieses Textes zusammen, auf den ich jetzt ein bisschen mehr eingehen will. Das habe ich linke Eigentlichkeit genannt. Die Propagandisten des kommenden Aufstands sind in ihrem phrasenhaften, durch Giorgio Agamben gefilterten Rekurs auf Benjamin zum Trotz keine Messianisten, sondern Apokalyptiker und Integrierte in Personalunion. Ihr Manifest, das als Treppenwitz der Kulturindustrie unter dem Label Flugschrift bei Dussmann zwischen Loki Schmidt und Hans-Olaf Henkel auslag, ist kein postmoderner hessischer Landbote, sondern viel eher die Stadtguerilla-Variante von Botho Strauß' anschwellendem Boxgesang, der seinerzeit zu Unrecht als Manifest eines rechten Backlashs gegen linke Zumutungen wahrgenommen wurde, während er doch eher dem endgültigen Verrat der Linken an der Wahrheit vorarbeitete. Nicht, also das weiß kaum einer mehr, das war, glaube ich, tatsächlich der Erste. Ne? Botho Strauß, der 1981 schon in Pare Passanten diesen Satz hingeschrieben hat, ohne Dialektik denkt man zwangsläufig dümmer, aber es muss sein ohne sie. Und der damals tatsächlich noch so als Adorno-Schüler galt, aus Gründen, die mir bis heute völlig unverständlich sind. Und tatsächlich der Erste war, der sozusagen aus einer scheinbar linksintellektuellen Position heraus, auch im anschwellenden Boxgesang übrigens schon explizit islamistische Bewegungen als Vorhut der wirklichen Revolution abgefeiert hat. Wie Botho Strauß beschwört das Komitee begriffslos und raunend die Ausweglosigkeit und Verfallenheit der Zivilisation, um die Menschen zu ermuntern, das missglückte Projekt endgültig gegen die Wand zu fahren und sich als die Wurmfortsätze des Kapitals, die sie ohnehin nur seien, zu annihilieren. Wie Strauss die iranische Revolution von 1979, eben im Pare Passanten, als ein erstes Anzeichen von Verwerfungen begrüßt, in deren Folge, wie es dann im Boxgesang heißt, das heisere Fauchen der Empörten, die Scheinworte der schal gewordenen Kritik endlich erstickt würden, als welches die Alltagssprache der zu niederen Tieren herabgewürdigten Mitbürger, dem Propheten des Vorgefühls, wie er das nennt, erscheint. So feiert das unsichtbare Komitee die Ausschreitung in den französischen Vorstädten samt ihren allbekannten Begleiterscheinungen, antisemitische Pogrome, Gruppenvergewaltigungen, Misshandlungen, Zitat, als Freudenfeuer voller Versprechungen und authentische Tathandlungen auf der Höhe der Situation. Dieser Begriff der Situation, der auch ein existenzialistischer ist, kommt da auch ständig vor in diesem Text. In dieser Situation wird ebenso das unsichtbare Komitee, der Mob oder das, was man dafür hält, eher gerecht als seine marionettenhaften Repräsentanten. Zitat aus dem kommenden Aufstand. Selbst in ihrem Schweigen scheint die Bevölkerung unendlich viel erwachsener als all die Hampelmänner, die sich zanken, um sie zu regieren. Ein x-beliebiger Shibani aus Belleville ist in seinen Worten weiser als jeder unserer sogenannten Führer mit all seinen Erklärungen. Also weise sein ist ein positiver Begriff bei ihnen. Das kommt auch öfter vor. Wobei die Sehnsucht nach Führern, die nicht mehr nur so genannt werden und so, die handeln, statt zu erklären, kaum überhört werden kann. Wie sich Strauss in Indifferenz gegen den öden Parlamentarismus der Massendemokratie gefällt, Zitat, man kann tun, was man will, morden oder beten, revolutionieren oder freie Parlamente wählen, so erklärt das Komitee die stumpfsinnig Verdrossenen, die den Eindruck erwecken, nur noch die Urnen sprengen zu wollen, indem sie aus reinem Protest wählen, ja, die in Wahrheit selbst, wie sie schreiben, nur noch gegen die Wahl selbst wählen, zu namenlosen, lediglich ihrer selbst noch nicht bewussten Volkshelden. Und wie Strauss das massenkulturelle Weltschaugewerbe, das Regime der telekratischen Öffentlichkeit als Agenturen einer systemkonform arbeitenden Schattengesellschaft ausmacht, die Gleichgültigkeit und Müdigkeit erzeuge, so sieht das Komitee von den metropolitanen Teilen des Territoriums, wie sie schreiben, ein Bordelllicht ausgehen, das den ganzen Planeten bestrahlt, während die Milizen sich bis ins Unendliche vervielfachen und dabei gleichzeitig eine immer unverschämte juristische Deckung genießen. Gleich Strauss dämmert ihnen aber auch manchmal die Einsicht, dass die Linke womöglich ihre Existenz hindurch Avantgarde der konformistischen Selbstzurichtung der Individuen gewesen ist. Wie Strauss die Welt Moderatmacher und gutschreiben könnenden Analphabeten geißelt, deren, Zitat, nach allen Seiten hin durchschaubare Sprache nicht annähernd einen Zustand treffe, der wie der Mars auf Erden sei, so polemisiert das Komitee in den gelungenen Passagen seines Pamphlets etwa gegen die Ökobewegung, Zitat, es gibt keine Umweltkatastrophe, es gibt diese Katastrophe, die die Umwelt ist. Die Umwelt ist das, was dem Menschen übrig bleibt, wenn er alles verloren hat. Wir sind Nachbarn in einer planetarischen Miteigentümerversammlung geworden. Oder an anderer Stelle gegen die Vorstellung von so Internetsubversion, wenn sie von kybernetischen Einsamkeiten sprechen, die ihre Einsamkeit da virtuell organisieren. In ihrer Schrift steckt also auch ein verschenkter Versuch der Kritik an der geistigen Ödnis und Sinnesarmut, mit der die Linke die Welt überzogen hat. Doch wie Strauss bei einer Rechten, so landen sie bei einer linken Eigentlichkeit, die sich in der gemütskitschigen Larmoyanz bemerkbar macht, die das ganze Manifest durchzieht. Strauss findet die Gesichter seiner Mitbürger hochmütig und kalt und würde gern ein paar echte Gefühle aus ihnen herausschänden. Zitat. Wie sähe, denke ich oft, mein protziger Nächster aus, wenn ihn der jähe Schmerz und Kummer träfe. Vielleicht träte dann zum Vorschein seine Würde. Man muss sie doch wenigstens einmal gesehen haben, bevor man sie ins gesetzliche Glaubensbekenntnis aufnimmt. Das Komitee freut sich entsprechend, dass die Menschen heute schon weiter sind und ihre Verzweiflung nicht mehr hinter der Fassade zivilisierten Hochmuts verbergen können. Überall entdeckt es Leidensblicke angesichts der großen Kälte. Zitat vom kommenden Aufstand: Diese Gesellschaft wird bald nur noch zusammengehalten durch die Spannung aller gesellschaftlichen Atome auf eine illusorische Heilung hin. Tikkun heißt Heilung, ne? Das also ist ja der Name dieser anderen oder vielleicht mit denen zusammenhängenden Gruppe. Tikkun ist ein hebräisches Wort für Heilung. Das ist ein Kraftwerk, heißt es weiter in dem Zitat, das seine Turbinentätigkeit aus einem gigantischen Tränenstau zieht, der immer kurz davor ist, sich zu ergießen. Also sowohl bei dem einen wie bei dem anderen Text steckt irgendwie dieser Gedanke dahinter, dass Fortschritt, Befreiung irgendwas damit zu tun hat, dass aus den Menschen endlich die verdrängten und zutiefst geknechteten echten Gefühle irgendwie herausquillen. Also das hat irgendwie, da steckt so eine Fantasie der Selbstentäußerung, der begriffslosen emotionalen Selbstentäußerung dahinter, die schon von ihrer Form her scheint mir was sehr Gewaltsames hat. Als bestände die Katastrophe darin, dass den Menschen das Weinen verboten wäre und nicht darin, dass ihnen Weinen und Trauer längst so fremd sind wie der Mars, auf dem sie in Wahrheit ständig leben. Man kann also diese beiden Texte als zwei sozusagen unterschiedliche Ausprägungen einer regressiven Fortschritts- und Kapitalismuskritik verstehen, wobei Strauss sozusagen die großbürgerliche Fraktion bedient und sich entsprechend eher auf Hölderlin bis Ernst Jünger stützt, während das linke Komitee sozusagen den anarcho-syndikalistischen Zweig bedient, aber letztlich zu ganz ähnlichen Konsequenzen kommt und dann eben auch entsprechend sich auch genau die Autoren bezieht, die auch bei Boto Strauss übrigens früh schon sehr wichtig werden, als diejenigen, die Adorno und Horkheimer und Benjamin ablösen, nämlich auf Deleuze, Foucault, Baudrillard und schließlich sogar dann immer expliziter auch im Vokabular direkt auf Heidegger und Ernst Jünger. Die Inhumanität, ich überspringe jetzt einen kleinen Teil aus dem Text, die Inhumanität, die diesem Text innewohnt, dem kommenden Aufstand, lässt sich meines Erachtens immer an den Stellen besonders deutlich zeigen, wo über private Beziehungen, über die Organisation der Privatsphäre, Liebe und so weiter gesprochen wird und gar nicht so sehr an den Stellen, die sich über Organisation von Gesellschaft im Allgemeinen Gedanken machen. Um das zu verstehen, möchte ich einen kleinen Exkurs einbauen zu einem anderen Text von der Gruppe Tikkun, die eben personell, also zumindest offenbar Überschneidung zumindest hat zu diesem unsichtbaren Komitee, wenn das nicht womöglich die gleichen Autoren sind, nämlich zu einer früheren, einer Schrift, die jetzt erst so ein bisschen bekannter geworden ist im Zuge der Popularität von dem kommenden Aufstand, die Bruchstücke einer Kritik des jungen Mädchens heißt und die sozusagen die Geschlechtertheorie nachliefert, die im kommenden Aufstand nicht explizit ausformuliert worden ist. Ich sag das jetzt nur ganz kurz, man kann sich das mal anschauen, das ist alles auch inzwischen Übersetzung erschienen bei Merve. Also dieses ganze Buch ist eigentlich eine einzige explizitem Rekurs auf Otto Weininger, was man nicht glaubt, dass sich jemand auf den heute noch ernsthaft überhaupt beziehen würde, eine einzige Hasstirade gegen das, was die Autoren eben das Mädchen nennen, also eigentlich im Französischen heißt das Jeune Fille, also diese merkwürdige Formulierung junge Mädchen, also die da irgendwie so eine Cross-Gender-Dimension einbaut, stammt aus der deutschen Übersetzung. De facto sind damit tatsächlich Mädchen gemeint. Also so der Typus des der konsumistisch eingestellten jungen Frau. Sie beziehen sich da auch häufig auf die Texte von Siegfried Krakauer über die Ladenmädchen und so. Nicht, das sind berufstätige Frauen, Frauen, die sozusagen als formell gleichberechtigte Konkurrenten der Männer wahrgenommen werden und die ihre Berufstätigkeit eben nicht sozusagen für die gute Sache nutzen, sondern sozusagen privatistisch, konsumistisch, um sich Genuss zu verschaffen, um Vergnügen zu haben. Und die in diesem Sinne apolitisch sind oder entpolitisiert. Und diese Schrift ist eigentlich ein einziges Hasspamphlet gegen diesen Frauentypus und fordert explizit die Vernichtung des jungen Mädchens, wie es da heißt, mit den entsprechenden Gewalt- und Mordfantasien, die da auch vorkommen. Und das muss man, glaube ich, im Hinterkopf haben, wenn man sich die wenigen Passagen im kommenden Aufstand ansieht, in denen es um Liebesbeziehungen, um Organisation von Geschlechterbeziehungen im weitesten Sinne überhaupt geht. Und an den Passagen aber wird, glaube ich, besonders deutlich, was ich auch als existenzialistischen Impetus dieser Schrift versucht habe zu beschreiben, nämlich so ein merkwürdiger, eigentlich alter, jetzt irgendwie wieder zum Leben erweckter Partisan, also viriler Partisanen- und Untergrundkämpferkult. In einer sehr zentralen Stelle im kommenden Aufstand heißt es dazu, Zitat: Es wäre Zeitverschwendung, einzeln aufzuführen, was alles in den bestehenden sozialen Beziehungen im Sterben liegt. Man sagt, dass die Familie wiederkommt, dass die Paarbeziehung wiederkommt, aber die Familie, die wiederkommt, ist nicht diejenige, die weggegangen war. Ihre Rückkehr ist nur eine Vertiefung der herrschenden Trennung, über die hinwegzutäuschen sie hilft, wodurch sie selber zu einer Täuschung wird. Das Paar ist wie die letzte Stufe des großen gesellschaftlichen Fiaskos. Es ist die Oase in der Mitte der menschlichen Wüste. Man kommt dorthin, weil man unter dem Vorzeichen des Intimen alles sucht, was so offensichtlich die zeitgenössischen sozialen Beziehungen verlassen hat. Wärme, Einfachheit, Wahrheit, ein Leben ohne Theater und Zuschauer. Aber wenn das verliebte Schwindelgefühl vergangen ist, lässt die Intimität ihre alte Kutte fallen. Sie ist selber eine gesellschaftliche Erfindung. Es gibt dort nicht mehr Wahrheit als anderswo. Auch dort herrschen die Lüge und die Gesetze der Fremdheit. Also schon an dem Zitat wird sehr deutlich, dass hier nicht etwa, wie das vielleicht man erstmal verstehen oder missverstehen könnte, so eine bestimmte Verherrlichung der Privatsphäre oder ein Fetischismus der Liebe kritisiert wird, sondern dass im Grunde betrauert wird, dass die sozialen Beziehungen keine Wärme, keine Einfachheit mehr haben. Ne? Also wenn hier von Trennung die Rede ist, von gesellschaftlicher Trennung, von Vertiefung der Trennung und Isolation und so weiter beschrieben wird, wird das sozusagen als ein gesellschaftliches Dekadenzphänomen angeprangert. Es wird nicht überlegt, inwiefern dieses Moment der Kälte sozusagen eigentlich notwendig und wichtig ist für sowas wie individuelle Freiheit und vielleicht neue Formen von Intimität auch schaffen kann, sondern es wird sozusagen an diesem Popanz der Intimbeziehung, die hier scheinbar kritisiert wird, eigentlich Kritik daran geübt, dass die Gesellschaft nicht mehr länger Gemeinschaft ist und es wird sich eigentlich zurückgewünscht die Familie kritisiert als eine konkrete gesellschaftliche Form, sondern es wird eher ein Zustand zurückgewünscht, in dem Gesellschaft und Familie tendenziell konvergieren und in eins fallen. Und genau in die Richtung kann man auch später die Passagen über die Kommune bei Ihnen lesen. Das sind alles so Versuche auf der Ebene von Selbstorganisation, eigentlich sowas wie Großfamilien wieder zu restituieren. Dass Intimität keine Oase, wie Sie hier schreiben, sondern ein noch sehr junges und stets bedrohtes Ergebnis individueller und kollektiver Anstrengungen, also tatsächlich im emphatischen Sinn eine gesellschaftliche Erfindung ist, weil nämlich Intimität tatsächlich erst mit der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt erst als eine konkrete Form der Erfahrung aufkommt und möglich wird. Das lässt sich wahlweise bei Niklas Luhmann oder Norbert Elias lernen und vom Gesetz der Fremdheit als dem Gesetz der Gesellschaft handelt, frontenübergreifend die gesamte Soziologie. Auch das, wer Familie für einen wärmenden Naturverband und Liebe für eine Entspannungsübung hält, sich selbst und die Welt missversteht, hat niemand bestritten. Doch nicht um solche Arbeit an der Desillusionierung geht es in dieser Passage, sondern darum, Die bloße Tatsache, dass etwas eine gesellschaftliche Erfindung ist, so wird es ja da genannt, als Hetzpropaganda gegen Gesellschaft überhaupt in Dienst zu nehmen. Die abschätzige Rede vom verliebten Schwindelgefühl, das so nichtig sei und über die Wirklichkeit hinwegtäuscht, ist verräterisch. Verliebtheit kann allein unter dem keineswegs nur zerstörerischen Gesetz der Fremdheit überhaupt entstehen. In Menschen, die man immer schon kennt, verliebt man sich nicht. Verliebtheit ist die Begeisterung für einen Fremden, der einem als selber Fremdem ähnlich ist. In ihr erkennt sich die für Augenblicke freie Individualität selbst, indem sie sich vergisst. Deshalb muss, wer die Gesellschaft vernichten und die von ihr unterdrückte Kollektivität reanimieren will, Intimität und Verliebtheit hassen, als jene Gefühle, in denen Zivilisation, wenn auch für Momente, gelingt. Erst im Opfer an der Intimität, das jedem nimmt, was allein ihm zufiel, kommt die ersehnte Bedingungslosigkeit der menschlichen Beziehungen durch keine gesellschaftlichen Vermittlungen gemildert zu sich selbst. Zitat aus dem kommenden Aufstand. Im Tod des Paares sehen wir aufregende Formen von Kollektivität entstehen. Jetzt, wo Sex völlig abgenutzt, wo Männlichkeit und Weiblichkeit alte, mottenzerfressene Kostüme anhaben, wo 3 Jahrzehnte steter pornografischer Innovation jeglichen Reiz der Übertretung und der Befreiung erschöpft haben, was es an Bedingungslosem in den Verwandtschaftsverhältnissen gibt, beabsichtigen wir durchaus zum Gerüst einer politischen Solidarität zu machen, die für staatliche Einmischung ebenso undurchdringlich ist wie ein Zigeunerlager, heißt es da. Was hier mit Bedingungslosem in den Verwandtschaftsverhältnissen angedroht wird, kann man ahnen, wenn man die undurchdringlichen Familienverhältnisse im realen Zigeunerlager kennt, wo unter dem Druck von Armut und Angst Minderjährige zu Raub und Prostitution angehalten werden und Eltern, Tanten und Onkel immer zugleich Bandenchefs sind, die sich die unbedingte Loyalität ihres Rackets durch affektive Zuwendung erpressen. Erst in der Abenddämmerung unserer Zivilisation, wenn von Geschlechtlichkeit nichts als die Nachahmung eines routinegewordenen Rollenspiels übrig ist, erwacht für das Komitee die Hoffnung, auch noch die Integrierten könnten ausreichend Selbsthass angestaut haben und den Schwindel des Verliebtseins mit dem Schwindel des Amoklaufs und das Glück der Intimität mit dem Wahn kollektiver Verschmelzung zu vertauschen. Denn genau darum geht es hier, nicht, dass sozusagen das, was hier in der individuellen Liebe eigentlich gehasst wird und exorziert werden soll, ersetzt werden soll durch so ein Phantasma von Verschmelzung mit dem Kollektiv, das eben eigentlich gar kein Kollektiv ist, sondern sozusagen die zur Menschengesellschaft aufgeblähte Ersatzfamilie. Darum hofft das Komitee nicht auf die Selbsterkenntnis, sondern auf den Selbsthass des republikanischen Bürgers, der in denen, die ihn auslöschen wollen, seine Erlöser erblicken soll. Zitat: Der Franzose ist mehr als jeder andere der Enteignete, der Elende. Sein Hass gegen den Fremden verschmilzt mit dem Hass gegen sich selbst als Fremden. Seine mit Entsetzen vermischte Eifersucht auf die Vorstädte drückt nur sein Ressentiment aus gegen alles, was er verloren hat. Er kommt nicht umhin, diese sogenannten Problemviertel zu beneiden, wo noch ein bisschen gemeinschaftliches Leben fortbesteht, einige Verbindungen zwischen den Wesen, nichtstaatliche Solidaritäten, eine informelle Ökonomie. Was in Wahrheit Momente eines zu rettenden Glücks sind, die Sublimierung des dumpfen Affekts zum intimen Gefühl, die Transzendierung des bornierten Gemeinschaftslebens zur Öffentlichkeit, die Entwicklung der Subsistenz zur wahren Wirtschaft, also gerade die Aufhebung der informellen Ökonomie, die Befreiung namenloser Wesen zu Menschen, in diesem Text ist immer nur von Wesen die Rede, nie von Menschen, wird also als Enteignung diffamiert. Das Eigentliche, das dem Bürger dabei genommen wird, verkörpern seine gespensterhaften Komplizen, die Banden, die Passanten auf der Straße anmachen, Ladendiebstahl begehen, das ist wieder Zitat, und Autos anzünden. Zitat: Diese Banden, die vor der Arbeit flüchten, den Namen ihres Viertels annehmen, das ist toll, ne? Also den Namen seines Viertels annehmen, und gegen die Polizei Widerstand leisten, sind der Albtraum des auf französische Weise individualisierten guten Staatsbürgers. Sie verkörpern all das, worauf er verzichtet hat, die ganze Freude, die möglich ist und die er nie erreichen wird. Das kann ja sein, dass das vielleicht tatsächlich die ganze Freude ist, die der Franzose betrauert und nie erreichen wird, was diese Banden da tun. Aber wenn das der Fall ist, müsste das ja eigentlich eher kritisiert werden. Die Freude nämlich, endlich die Rolle von Verbrecher und Märtyrer zugleich zu spielen, indem man seinen Namen zugunsten seines Stalls aufgibt, niederschlägt, was den eigenen Tunnelblick stört und sich nimmt, was immer man haben will, verwahrloste Häuser, herrenlose Autos, herrenlose Frauen. Also es geht hier immerhin, es werden hier in dem Text zum Teil tatsächlich als Urbild, als Ursituation der Revolution genau die Ausschreitung benannt, wo es also zu Gruppenvergewaltigungen und so weiter gekommen ist, ohne dass irgendein Wort darüber verloren wird. Damit macht sich das Komitee tatsächlich zur Guerilla-Avantgarde, wie Wolfgang Port sie beschrieben hat, als Kollektiv von Berufsganoven, die ihre eigene Illegalität zur einzig wahren Legitimität erklären, auf das Zitat aus, bei Port jetzt, aus kollektiver Selbstunterwerfung soziale Kohärenz entsteht. Unheimlich ist nicht allein diese Fantasie, unheimlich ist, dass ihr von den Bürgern, an die sie appelliert, mit wachsender Sympathie begegnet wird, als fände der alte Mann, der in der U-Bahn von Halbwüchsigen zusammengeschlagen wird, weil er sie gebeten hat, nicht zu rauchen, seine Wahrheit in dieser Gewalt. Während das Komitee sich am Bild der brennenden Autos berauscht, das immer wieder in diesem Pamphlet leitmotivisch beschworen wird, sahen Walter Benjamin und Georg Büchner, und jetzt kommen wir zu der Frage Revolution und Zeit, in den zerschossenen Turmuhren, mit denen die Juli-Revolutionäre von 1830 die lineare Zeit gleichsam für den Augenblick des Neuen zum Stehen bringen wollten, die Allegorie der Revolution. Nicht, also die haben auf die Turmuhren geschossen. Das muss man vielleicht, das ist nicht einfach nur irgendein Witz, sondern das waren ja tatsächlich in der Zeit die einzigen Zeitmesser. Also wenn dahinter steckte tatsächlich der Gedanke, sozusagen den Ablauf der linearen Zeit anzuhalten, um sozusagen eine andere Zeit zu eröffnen. Das ist heute leider nicht mehr so ohne weiteres möglich, wo jeder im Handy seine eigene Uhr hat. Eine Allegorie, die sich mit dem Umschlag der französischen Revolution in Terreur, begleitet von der Erfindung eines neuen Kalenders, zu diesem Zeitpunkt freilich bereits dementiert hatte. Dennoch ist die Gegenüberstellung beider Bilder, also brennender Autos und angehaltener Uhren, unabdingbar, um den Verrat, den das Komitee und seine Adepten nicht nur an Benjamin, sondern am revolutionären Messianismus überhaupt begehen, abzuheben vom uneingelösten Versprechen, das in Benjamins Überlegungen zum Zusammenhang von Revolution und Zeit beschlossen liegt. Wer Autos in Brand steckt, hält nicht die Zeit an, sondern die Mobilität. Dass die scheinbar so wilden Attacken in den französischen Vorstädten sich dezidiert gegen das Versprechen urbaner Mobilität richteten, gegen das Versprechen der eigenen Clique zu entkommen, und wenn auch nur für einen Abend, deren Zwang sich im naturwüchsigen Kreislauf des täglich selben an die Rituale des eigenen Milieus gebundenen Alltags sedimentiert, das hat zuerst Pascal Bruckner gesehen, der zu diesem Thema damals geschrieben hat, Zitat, Randalierer, manche 12 oder 13 Jahre alt, greifen Bus-, Zug- oder Metroschaffner an, verwüsten systematisch öffentliche Einrichtungen, terrorisieren die kleinen Leute und Werktätigen, die neben ihnen in den Wohnsilos wohnen und dann zusehen dürfen, wie ihr einziges Arbeitsgerät, ihr Auto, in Flammen aufgeht. Das Anzünden von Autos soll nicht nur einen Mythos treffen, der den Franzosen heilig ist. Es vollendet auch eine Isolierung, indem es die Bewohner daran hindert, ihre Mietskasernen zu verlassen. Jegliche Mobilität soll offensichtlich verhindert werden. Zitat Ende. Nicht um sie zu sich selbst zu bringen, sondern um ihnen noch die wenigen ärmlichen Mittel zu nehmen, ihr wie immer auch borniertes Selbst zu pflegen und sie ganz und gar dem Zeitrhythmus des öden Milieus zu unterwerfen, werden den Vorstädtern die Autos angezündet. Das Milieu, der Kiez, das kleine Stück verwahrlostes Land innerhalb der verwahrlosten Stadt, hässlicher Nachfolger der selbst schon hässlichen Scholle, ist der Ort der zyklischen Zeit, an dem alles sich wiederholt und keine Bürger, sondern Rumtreiber leben, hyperaktive Refraktäre, die gerade, weil ihnen jede Mobilität genommen worden ist, in permanenter Hektik und gestauter Aggression in sich selbst kreisen. Diesen Typus beschreibt Wolfgang Port in Brothers in Crime wie folgt. Dauernd Abwechslung suchen heißt für sie, in kurzen Intervallen dauernd dasselbe tun zu müssen. Der anfängliche Eindruck von Quirligkeit und Umtriebigkeit verflüchtigt sich so schnell wie die Spannung in den Memoiren echter Gangster. Kaum hat die Geschichte angefangen, wird sie endlos. Unentwegt grasen die Gangboys die gleichen Plätze ab wie Wachpersonal beim Rundgang. Das Revier wird dabei eng wie ein Käfig. Ihr Zentralmedium ist nicht das Auto, das es ermöglicht, die sinnlose Zeit zu straffen, um endlich anzukommen, wo man hin will, sondern, wie schon Port an dieser Stelle erkannt hat, das Handy als Fetisch einer auf der Stelle tretenden, rastlosen Motorik, das vielleicht nicht zufällig bei den Gewaltexzessen, die aus der Langeweile erwachsen, eine gewisse Rolle spielt. Entsprechend perhorresziert das unsichtbare Komitee die Metropole, deren einziger revolutionärer Ort die Quartiere seien, gerade die Terrains also, in denen die negative Aufhebung des Gegensatzes von Stadt und Land bereits gelungen ist. Zitat vom unsichtbaren Komitee: Das Paradox will, dass die Orte, die am offensichtlichsten unbewohnbar sind, als einzige noch auf eine gewisse Weise bewohnt werden. Eine alte, besetzte Bruchbude wird immer bevölkerter wirken als diese Komfortwohnungen, in denen man nur seine Möbel abstellen und die Dekoration perfektionieren kann, während man auf den nächsten Umzug wartet. Die Elendsviertel sind in vielen Megapolen die letzten lebenden, lebenswerten Orte und, das ist wenig überraschend, auch die tödlichsten. Das ist positiv gemeint. Tödliche Orte sind sozusagen lebendig und potenziell immer schon revolutionär. Der Tod schafft erst das Leben, erst die Verwahrlosung lässt alles erblühen. Wie der Raum enturbanisiert und unbewohnbar gemacht werden soll, damit er wahrhaft bevölkert werden kann, muss die Zeit von etwas technisch Beherrschbarem, das gerafft oder in die Länge gezogen, gedehnt oder übersprungen werden kann, wieder auf ihren unentrinnbaren Zyklus zurückgeführt werden. Deswegen brennen Häuser dort ebenso wie Autos aus. Das Leben aber, das solche Territorien bevölkert, wie sie das nennen, ist keines der Individuen mehr, sondern eines, das den Raum tatsächlich, also sie beziehen sich da tatsächlich auch positiv auf das Bild des Unkrauts dafür, nicht? Das ist auch höchst problematisch, diese Selbstidentifikation mit Unkraut und so. Also ein Leben, das den Raum tatsächlich nicht als strukturiertes Ensemble, sondern nur als Territorium kennt und die Zeit nicht als sinnhaltige Form der Erfahrung, sondern als zielloses Vegetieren. Wie die lineare Zeit, welche die Uhren zugleich messen und erzeugen, das Pendant zur wahren Form, gleichsam die ihr äquivalente Anschauungsform ist, so spiegelt die zyklische Zeit den im autochthonen Stumpfsinn gefangenen, bornierten Lebenszyklus der Stämme, Ethnien und Kulturen wider, der durch die lineare Zeit, eben mit Erfindung der modernen Uhren, zerschmettert worden ist, wie die Idiotie des Landlebens durch die modernen Verkehrsmittel. Also dieser Zusammenhang der Entwicklung von modernen Verkehrsmitteln und moderner Zeitmessung ist ganz offensichtlich und auch schon vielfach dargestellt worden. Da man diese nicht wiederherstellen kann, also die zerstörte lineare Zeit, die durch die lineare Zeit zerstörte zyklische Zeit sozusagen des echten Landlebens nicht wiederherstellen kann, aber doch auf ihr Niveau zurück will, erklärt man der Mobilität den Krieg und implementiert sie als Pseudomobilität in Form von Sport, Fitness und permanenter Selbstmobilisierung gegen das eigene Ich in den Alltag der sogenannten Rumtreiber, die schon rein gestisch zu dem aggressiv geladenen Bündel werden, als dass sie, einige von ihnen, dann später explodieren. Zitat nochmal von Port über diesen Typus: Sie können alles nur nicht stillsitzen, zuschauen ist eine Qual für sie. Sie müssen mitmachen und sich einbringen, sie besitzen ein starkes Bedürfnis nach schierer physischer Aktivität. An diese durch den Stumpfsinn der zyklischen Zeit nach innen gestaute und böse gewordene Aktivität, die längst nicht mehr nur die Gangboys, sondern auch viele gute Bürger in sich spüren, appelliert das Komitee, und zwar gerade an die Bürger: Wenn es wie zum Hohn auf Büchners und Benjamins Idee der Revolution als Unterbrechung schreibt, Zitat, und das ist nun sozusagen direkte Benjamin-Paraphrase: Es geht nicht mehr darum zu warten auf einen Lichtblick der Revolution, die atomare Apokalypse oder eine soziale Bewegung. Noch zu warten ist Wahnsinn. Die Katastrophe ist nicht das, was kommt, sondern das, was da ist. Wir befinden uns schon jetzt in der Untergangsbewegung einer Zivilisation. Das ist der Punkt, an dem man Partei ergreifen muss. Das Bild von den zerschossenen Uhren steht für den gescheiterten, im allegorischen Bild aber auch festgehaltenen Versuch, die leere Progression, also welche Zeit sich von den Menschen, deren Anschauungsform sie ist, losgelöst und verselbstständigt hat, erstarren zu lassen und zu öffnen auf eine Zeit hin, die kein sei es zyklischer, sei es linearer Prozess ständiger Wiederholung, sondern modeste Entfaltung der Wahrheit wäre. Es ist der Versuch, in der Wirklichkeit jenes Verweilen zu ermöglichen, nachdem sich bei Benjamin der Engel der Geschichte sehnt, damit die Katastrophe, die vor uns, wie es dort heißt, als eine Kette von Begebenheiten erscheint, nicht länger unablässig Trümmer auf Trümmer häuft. Also hier ist in diesem Denkbild, nicht mehr, über den Angelus Novus, sehnt sich der Engel ja gerade nach dem Verweilen. Und das scheint mir gerade eine Gegenbewegung zu sein zu diesem eben nur scheinbar sich auf Benjamin beziehenden Passus, wo davon die Rede ist, dass man nicht mehr warten darf, dass Warten Wahnsinn ist. Benjamins Engel aber entfernt sich von dem, worauf er starrt, und wird blind mit dem Rücken in die Zukunft getrieben. Dieser Blick der Ohnmacht, der heute zumal unumgänglich und verbindlich für jeden triftigen Gedanken ist, wird vom Komitee in vollendete Unwahrheit überführt, indem es aufruft, sich der Katastrophe, die es gegen Benjamin und mit Heidegger und Agamben als Untergangsbewegung einer Zivilisation, also dekadenztheoretisch sozusagen bestimmt, in die Arme zu werfen. Die doppelte Optik von Benjamins Engel der Geschichte, das nämlich uns als Fortschritt erscheint, was er als Katastrophe erkennt, wird aufgegeben zugunsten eines nach vorn gerichteten Blicks, der im Vollzug der Katastrophe die Erlösung sieht. Benjamins Engel zählt die Toten und ist konstitutionell unfähig zur Prophetie. Das Komitee aber dekretiert als apokalyptisches Prophetenkollektiv, Zitat, der Tag wird kommen, an dem die Hauptstadt, diese grauenhafte Versteinerung der Macht, völlig zerstört sein wird, aber das wird am Ende eines Prozesses sein, der überall weiter fortgeschritten sein wird als dort. Und gibt nebenbei zu erkennen, auf wessen Seite es in Büchners Drama stände, in dem es Regieren, Zitat, als die Fähigkeit verhöhnt, durch tausend geschickte Täuschungen den Moment hinauszuschieben, an dem die Menschenmenge einen hängen soll. Es ist also in diesem Text schon immer ganz klar, dass es Tote geben muss und dass alles immer noch schlimmer werden soll und muss, damit alles am Ende besser wird. Und das vielleicht nochmal abschließend. Gerade diese unterschiedliche Auffassung des Zusammenhangs von Revolution und Zeit scheint mir auch eine ganz unterschiedliche Auffassung von revolutionärer Gewalt zu begründen, wenn man das überhaupt so nennen kann. Das vielleicht noch ein bisschen am Ende, weil das etwas ist, um dessen Diskussion sich meistens so herumgedrückt wird oder was gar nicht mehr in den Blick kommt. Bei Benjamin ist eigentlich in allen Schriften, die sich mit diesem Gegenstand befassen, eben gerade diese Frage der revolutionären Gewalt das ganz entscheidende Problem. Nicht? Und ich denke tatsächlich, dass also zumindest im 20. Jahrhundert also niemand sich mehr in irgendeiner Weise, so wie das halt in dieser Schrift passiert, auf diesen Gewaltkult etwa von Georges Sorel oder auf bestimmte Gewalt, wirklich gewaltfetischistische Formen so des Anarchosyndikalismus berufen kann, sondern dass man tatsächlich ganz klar an der Forderung festhalten muss, die in der gesamten frühen kritischen Theorie eigentlich grundlegend ist, nämlich dass was man möglicherweise mit revolutionärer Gewalt dann bezeichnen könnte, eigentlich nichts anderes sein darf als ein Moment sozusagen zur Aufhebung des alles umfassenden Gewaltzusammenhangs. Also das eigentlich ist eine Selbstzurücknahme der Gewalt, in diesem Akt irgendwie gehen müsste, nicht wie immer man sich das vorzustellen hat. Also das ist etwas, was bei Benjamin im Bild des Schocks und der Erstarrung immer festgehalten wird. Nicht? Das spielt bei Benjamin eine sehr wichtige Rolle. Also es ist ja bekannt von Benjamin dieses Zitat, Glück heißt, sinngemäß, ne? Glücklich sein heißt, ohne Schrecken, ohne Angst seiner selbst inne werden können. Und sozusagen das komplementäre Gegenbild zu diesem Zitat ist die Vorstellung, die bei Benjamin häufig vorkommt und eben mit dieser Emphase des Schocks in seinen ästhetischen Schriften auch zu tun hat, dass sozusagen das wesentliche Moment von Gewalt, also das Moment von Gewalt, wenn man das so nennen will, was nötig wäre, tatsächlich eines der Selbsterkenntnis und der Rückwendung auf Subjekt ist. Nicht? Dieser Gedanke kommt bei Benjamin immer wieder vor, dass es sozusagen notwendig ist und konstitutiv für diesen Begriff von Revolution, dass man vor sich selbst erschrickt. Also dass man eben nicht mit einer Bewegung verschmilzt, die es von vornherein unmöglich macht, noch überhaupt vor sich selbst zu erschrecken, sondern dass dieses Moment der schockhaften Selbsterkenntnis sozusagen eigentlich notwendig ist für einen substanziellen Begriff von Freiheit. Und dass dieses Moment des Schocks irgendwie als etwas gedacht wird, was die Erstarrung irgendwie dann wieder aufheben müsste. Ne? Also deswegen ist diese Zeitform der Plötzlichkeit bei Benjamin ganz entscheidend für den Begriff der Revolution, die tatsächlich eben nicht gar nicht als Prozess gedacht wird, sondern als Unterbrechung, ne? Als Zäsur, als Unterbrechung des Prozesses. Deswegen diese Bilder mit der Handbremse und so weiter, nicht? Also das hat eben, glaube ich, genau damit zu tun, dass er versucht, den Begriff der Revolution tatsächlich vielleicht als letzter, also danach gibt es ja kaum noch eine wirklich interessante theoretische Beschäftigung mit diesem Begriff, emphatisch zusammenzudenken mit Selbstreflexion, nicht? Also dass es muss einen Moment von schreckhafter Selbsterkenntnis, Selbstreflexion geben, einen Moment von Innehalten. Deswegen ist in diesem Denkbild vom Angelus Novus eben auch von dem Wunsch nach Verweilen die Rede. Ne? Ohne dieses Moment schlägt der Prozess dann eben um in Barbarei. Und genau dieses Umschlagen des vermeintlich revolutionären Geschichtsprozesses in Barbarei ist ja eben das, was dieser Engel der Geschichte sozusagen sieht. Ne? Und der Engel der Geschichte ist eigentlich Repräsentant sozusagen dieser Wendung auf das Subjekt und dieser Rückwendung des Prozesses aufs Individuum, die notwendig wäre, um überhaupt in irgendeiner Weise noch am Begriff der Revolution festzuhalten. Und das ist das, was die kritische Theorie insgesamt, zumindest die frühe, verbindet. Und weshalb tatsächlich sehr wenig in diesen Texten von Revolten, Aufständen oder so die Rede ist, das ist die Rückwendung aufs Individuum, die Rückwendung auf die individuelle Erfahrung, die gerettet werden muss. Ne? Und das hängt eben bei Benjamin stark zusammen mit einem Moment von Trauer auch, der, denke ich, tatsächlich nicht weggedacht werden kann vom Begriff der Revolution. Nicht? Dieser Gedanke taucht bei Benjamin immer wieder auf, und ist natürlich nach dem Nationalsozialismus noch viel virulenter, dass eigentlich Revolution überhaupt nicht denkbar ist, ohne die Trauer um die zahllosen, sinnlos Gestorbenen und ohne das Bewusstsein darum, möglicherweise das noch verschärft zu formulieren, dass es eigentlich gar kein sinnvolles Sterben geben kann. Nicht? Also und dieses Eingedenken, dieses Moment von Trauer um die Toten und das Bewusstsein um unwiederbringlichen Verlust, den es schon gegeben hat, ist bei Benjamin konstitutiv für den Begriff von Revolution und hat eben genau mit dieser Forderung nach dem Erschrecken vor sich selbst auch zu tun. Nicht? Und mit dieser Emphase des Schocks und etwa auch mit dem Begriff der Allegorie bei Benjamin, die ja auch auf sowas zielt wie auf eine Erstarrung des Lebendigen, die gleichzeitig einen emphatischen Begriff von Leben überhaupt erst wiederum möglich macht. Das ist mit dem Titel Nichts stockt auch wiederum gemeint. Nicht? Und das, also genau dieser Gedanke ist, denke ich, in der Szene, die ich am Anfang behandelt habe, bei Büchner schon angelegt, also die Notwendigkeit des Innehaltens und des Erschreckens über das, was da mit einem passiert. Und mir scheint, dass dieser ganze Text, und also vom kommenden Aufstand, und darin ist er symptomatisch für diese ganze Aufstandsprosa, die seitdem produziert worden ist, eigentlich versucht, dieses Bewusstsein darum auszulöschen. Da ist nie davon die Rede von irgendwelchen sinnlos Gestorbenen, von Toten, von Opfern. Also da ist überhaupt nicht die Rede davon, dass es eigentlich keine Opfer geben dürfte und dass es keinen positiven politischen Bezug auf die Kategorie des Opfers geben darf. Darüber wird sich gar keine Gedanken gemacht, sondern es wird eigentlich wirklich, und das ist auch dieses existenzialistische Moment dabei, finde ich, sozusagen von dem Einzelnen, damit er überhaupt an dieser Bewegung partizipieren kann, immer schon ein Selbstopfer verlangt. nicht deswegen werden da Zustände verherrlicht in diesen verwahrlosten Vorstädten und in desurbanisierten Gebieten, wo sozusagen der Verzicht sozusagen immer schon eingebaut ist, nicht? Also das sind ja Lebensformen, die eigentlich auf permanentem Verzicht beruhen und die sowas wie emphatisches Glück gar nicht denkbar machen. Und das wird alles weggeblendet in diesem Text, und demgegenüber müsste man, denke ich, eben diesen Benjaminschen Begriff der Revolution gerade verteidigen und zeigen, dass hier, da, auch gerade da, wo explizit auf Benjamin Bezug genommen wird, das völlig losgelöst wird aus der, von der historischen Erfahrung, aus der heraus Benjamin spricht und die für jeden, der über irgend sowas sich äußert, bis heute verbindlich ist. Nämlich, dass die historische Erfahrung eben gerade die des Scheiterns der Revolution, des Umschlags von Revolution in Massenmord und Barbarei ist, und dass sozusagen das traurige Bewusstsein sozusagen um dieses Faktum eigentlich das Denken darüber immer begleiten muss.